Die erste Etappe dieser Reise führte nach Mossul in die Höhle des Löwen. Sidi? Wird der Pascha von Mossul uns empfangen? Er weiß, dass wir hier Wohnung genommen haben. Und er wird mich durch einen Arnauten abholen lassen. Und wo treffen wir Scheik Mohammed Emin wieder? In den Ruinen von Khorsabad, wenn alles gut geht. Das dürften die Abgesandten des Pascha sein. Bist du der Ungläubige, den wir geleiten sollen? Hey, bist du taub und blind, dass du nicht antwortest? Haji Halef Omar, sage mir, ob jemand hier ist. Ja, zwei Männer. Wer sind sie? Zwei Arnauten, die mit dir sprechen wollen. Wer sendet sie? Der Pascha, dem Allah ein langes Leben verleihen möge. Das ist nicht wahr. Der Pascha, Allah schütze ihn, würde mir höfliche Leute senden. Sage diesen Männern, die ein Schimpfwort sagen, statt eines Grußes, sie sollen gehen. Sie mögen dem, der sie sandte, diese Worte wiederholen, die ich mit dir gesprochen habe. Hört, was ich euch zu sagen habe. Dieser tapfere und berühmte Effendi heißt Kara Benemsi. Und ich bin Haji Halef Omar bin Haji Abul Abbas ibn Haji Dawud al-Ghosra. Ihr habt gehört, was mein Effendi äußerte. Verlasst uns. Und tut, wie er euch befohlen hat. Wir gehen nicht. Der Pascha hat uns einen Auftrag erteilt und den werden wir ausführen. Und ich erkläre euch, ihr geht zum Pascha und meldet ihm, dass er uns höfliche Männer senden soll. Und noch etwas. Wer zu meinem Effendi kommt, muss vorher die Schuhe ausziehen und dann den Gruß sagen. Bei einem Ungläubigen die Schuhe... Geht raus! Sidi, was hast du getan? Die beiden Burschen hinausgeschmissen. Sidi, du kennst doch die Arnauten, die Soldaten des Pascha. Sie sind blutgierig und rachsüchtig. Und der Pascha ist nicht anders. Abwarten. Es verging eine Weile und zwei andere Soldaten kamen, höflicher als die ersten. Sie hatten auch ihre Schuhe draußen ausgezogen. Ich wurde zum Pascha geführt, der mich mit eigentümlich lauerndem Blick empfing. Der Pascha war nicht groß und von hagerer Gestalt. In seinem Gesicht herrschte ein Zug von Schlauheit und Grausamkeit. Der Griff seines Dolches und die Spange an seinem Turban funkelten von Diamanten. Seine Finger glänzten von Ringen und die Wasserpfeife, die er rauchte, war einer der kostbarsten, die ich je gesehen hatte. Seine rechte Wange war stark geschwollen. Vom Hof herauf hörte ich das Geräusch von Schlägen, begleitet vom Gewimmer eines Gezüchtigten. Es war der Zahnarzt des Paschas, dem es nicht gelungen war, ihm den kranken Zahn schmerzlos zu entfernen. Mit etwas Hokuspokus entfernte ich den Zahn, der nur noch lose zwischen dem geschwollenen Zahnfleisch hing. Damit war ich für ihn ein großer Hakim, ein großer Arzt. Weshalb folgtest du meinen Boten nicht sofort? Weil sie unhöflich waren. Du tatest Unrecht. Ich hatte es befohlen und du musstest sofort kommen. Danke Allah, dass er dir offenbarte, wie man kranke Zähne ohne Schmerzen entfernt. Wieso? Du wärst sonst bestraft worden. Bestraft? Das hättest du nicht getan. Wer sollte mich daran hindern? Der Großherr. Der Großherr? Gewiss. Oder meinst du, dass es nicht notwendig ist, diesen Ausweis zu achten? Ausweis? Hier, nimm und lies. Ein Pass des Großherrn. Allah segne ihn. Du stehst im Schatten des Großherrn. Wie kommst du dazu? Du bist Statthalter in Mossul. Wie kommst du dazu, O Pascha? Du bist sehr kühn. Ich bin Pascha des hiesigen Bezirks, weil die Sonne des Großherrn mich erleuchtet. Und ich stehe im Schatten des Großherrn, weil seine Gnade über mir erglänzt. Der Großherr hat mir die Erlaubnis gegeben, alle seine Länder zu besuchen. Und dann werde ich Bücher darüber schreiben, wie ich von den Seinigen aufgenommen wurde. Setze dich. Hoheit, befehlen? Die beiden Arnauten zu mir. Die beiden Arnauten. Sofort, Hoheit. Und was schreibst du da? Ich schildere das, was ich sehe und höre, was ich erlebe. Und in diesen Büchern kommen Männer vor, mit denen du zusammentriffst? Nur die Vorzüglichsten. Die Vorzüglichsten. Auch ich. Auch du. Was würdest du über mich schreiben? Wie kann ich das jetzt schon sagen? Ich kann die Leute doch nur so beschreiben, wie sie sich gegen mich verhalten haben. Ja. Und wer liest das? Viele Tausende. What? Seid ihr es, die den Effendi zu mir holen sollten? Du befahlst es, O Pascha. Aber ihr habt nicht gegrüßt. Ihr habt eure Schuhe anbehalten Ihr habt ihn sogar einen Ungläubigen genannt. Wir haben es, weil du ihn selbst so nanntest. Schweig, du Hundesohn! Sage, ob ich ihn wirklich so genannt habe. Exzellenz, du hast... Schweig! Habe ich ihn einen Ungläubigen genannt? Nein, Opascha. Und doch hast du es behauptet. Geht hinunter in den Hof. Ein jeder von euch soll 50 Streiche auf die Fußsohle erhalten. Meldet es draußen. Ihr richtet gerecht, Opascha. Deine Weisheit ist erhaben, aber deine Güte ist noch größer. Die Gnade ist das Vorrecht aller Kaiser, aller Könige und Herrscher. Du bist der Fürst von Mossul. Du wirst deine Gnade über diese beiden Männer leuchten lassen. Über die Salunken, die dich beleidigt haben, ist das nicht ebenso, als ob sie mich beleidigt hätten. Exzellenz, du stehst so erhaben über ihnen wie der Stern über der Erde. Der Schakal heult die Sterne an, sie aber hören es nicht und leuchten fort. Man wird im Abendland deine Güte rühmen, wenn ich erzähle, dass du meine Bitte erfüllt hast. Diese Hundesöhne sind es nicht wert, dass wir ihnen vergeben. Aber damit du siehst, dass ich dich schätze, mag ihnen die Strafe erlassen sein. Packt euch fort und lasst euch hier nicht mehr sehen. In welchem Land bist du zuletzt gewesen? In Ägypten. Und dann kam ich durch die Wüste herüber zu dir. Aber du bist hoffentlich nicht unter die Hadedin geraten. Weshalb? Du wärst von ihnen ermordet worden. Ach, sind die Hadedin so bösartig, Exzellenz? Sie sind ein freches, räuberisches Gesindel. Ich habe bereits begonnen, sie zu vernichten. Du hast deine Truppen gegen sie gesandt? Nein. Ah, ich errate. Was errätst du? Ein kluger Mann schont die Seinen und schlägt die Feinde, indem er sie untereinander entzweit. Du bist nicht dumm. So habe ich es wirklich gemacht. Ist es gelungen? Schlecht. Und weißt du, wer die Schuld daran trägt? Wer? Ein fremder Emir und ein Engländer. Ach, was du nicht sagst, Opascha. Die Hadedin sollten vernichtet werden, und so sandten wir 3 eingeborene Stämme gegen sie. Da kam dieser Emir und warb andere Stämme, die den Hadedin halfen. Meine Verbündeten wurden alle gefangen oder getötet. Sie haben den größten Teil ihrer Herden verloren und müssen Abgaben zahlen. Zu welchem Stamm gehörte dieser Emir? Ich weiß es noch nicht. Man sagt, er tötet nachts allein den Löwen. Seine Kugel trifft viele Meilen weit und seine Augen leuchten im Dunkeln wie das Feuer der Hölle. Kannst du seiner nicht habhaft werden? Ich werde es versuchen. Aber es ist wenig Hoffnung dazu vorhanden. Die Abu Hamed hatten ihn bereits einmal gefangen genommen. Aber er ist davongeritten. Von wem hast du das alles erfahren, Exzellenz? Von einem Obed, der mir als Bote gesandt wurde, als es bereits zu spät war. Du wirst die Hadedin bestrafen? Ich wollte. Aber ich muss ihnen leider noch eine Frist gewähren, obgleich ich meine Truppen bereits vollständig zusammengezogen habe. So.